Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 7, Dresden, den 27. Oktober 1800. Deine Existenz in Weimar scheint für deine Gesundheit sehr wohltätig zu sein. Auch fürchte ich keine Störung von deinem jetzigen Aufenthalte für deine geistige Tätigkeit. Dass Goethe seine Verhältnisse drücken müssen, begreife ich recht wohl, und ich erkläre mir daraus, warum er außerhalb Weimar weit genießbarer als in Weimar sein soll. Man verletzt die Sitten nicht ungestraft. Zu rechter Zeit hätte er gewiss eine liebende Gattin gefunden, und wie ganz anders wäre da seine Existenz. Das andere Geschlecht hat eine höhere Bestimmung als zum Werkzeug der Sinnlichkeit herabgewürdigt zu werden, und für ein entbehrtes häusliches Glück gibt es keinen Ersatz. Goethe kann selbst das Geschöpf nicht achten, das sich ihm unbedingt hingab. Er kann von andern keine Achtung für sie und die ihrigen erzwingen, und doch mag er nicht leiden, wenn sie gering geschätzt wird. Solche Verhältnisse machen den kraftvollsten Mann endlich mürbe. Es ist kein Widerstand da, der durch Kampf zu überwinden ist, sondern eine heimliche, nagende Empfindung, deren man sich kaum bewusst ist und die man durch Betäubung zu unterdrücken sucht. Dein Urteil über deine früheren Gedichte wird uns künftig manchen Anlass zum Disputieren geben. Ich verkenne gewiss die Fortschritte nicht, die du seit ihrer Entstehung gemacht hast, aber ich kann den Gedanken noch nicht aufgeben, dass der Geist dieser früheren Produkte nicht in einer besseren Gestalt erscheinen könnte. Eine Revision zu diesem Behuf ist nicht für deine jetzige Periode, da du so fruchtbar an neuen Werken bist. Jetzt musst du so viel hervorbringen als möglich und lieber an das schon Hervorgebrachte gar nicht mehr denken. Als Greis wirst du vielleicht deine Jugendarbeiten einst wieder lieb gewinnen, und dann wirst du nicht mit weniger Strenge, aber mit mehr Liebe verbessern. Geßler ist bei uns und bleibt den Winter hier. Das Lied von der Glocke und der Wallenstein haben sehr auf ihn gewirkt. Dein Körner.